Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich sitze zusammen mit Thomas Küppers, weil wir uns über das Sozialbarcamp unterhalten wollen, das am letzten Wochenende stattgefunden hat. Stell dich doch mal bitte vor. Ja, hallo, Thomas Küppers bin ich, 36 Jahre alt. Ich arbeite in der pharmazeutischen Industrie und koordiniere die Sozialpiraten, das Netzwerk Sozialpiraten, Bundesebene, und habe dort mit das Sozialcamp jetzt hier organisiert. Das bedeutet, um mal eben erst auf die Sozialpiraten einzugehen, Sozialpiraten bedeutet eben nicht, es ist keine AG, kein Arbeitskreis, sondern es ist ein Netzwerk. Und ja, das ist aber bundesweit organisiert. Ja. Okay. Und letztes Wochenende hattet ihr ein Barcamp. Mit welchem Ziel? Wir hatten das Ziel, also einmal über BGE zu sprechen, über die Finanzierung und die Auswirkungen. Die meisten wissen es, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe es trotzdem mal eben ausformuliert. Ja, danke. Und vor allen Dingen wollten wir auch mal über Themen, die außerhalb des BGEs aktuell sind, wie zum Beispiel also Arbeitslosengeld 2, Mindestlohn, über die Renten, Leiharbeit und über europäische Sozialsysteme reden. Bei den bedingungslosen Grundeinkommen, jetzt wechsle ich mal eben in das Lager der absoluten Gegner, dann gibt es ja ein Totschlagargument, und das Totschlagargument ist, ja, das ist ja alles eh nicht bezahlbar. Und ihr habt angefangen, euch mit dem Thema, das ist ja alles eh gar nicht bezahlbar, zu beschäftigen, weil ich hier auf meinem digitalen Zelt stehen habe, Finanzierung. Ja, also wir haben, also in, die Finanzierung beim BGE ist immer ein, bei bedingungslosen Grundeinkommen ist immer ein großes Thema, weil viele Leute sagen, das wird immer als Totschlagargument, wie du schon richtig gesagt hast, hervorgerufen, dass es nicht finanzierbar ist. Auch innerhalb der BGE-Befürworter-Szene gibt es halt auch Leute, die sagen, wir wollen nicht über konkrete Modelle reden, sondern wollen eher über BGE allgemein reden. Ja? Und das war unter anderem ein Ziel, diese zwei Gruppen auch zusammenzustecken, also die Leute, die sich mit konkreten Finanzierungsmodellen sehen, und die Leute, die, sage ich mal, mehr das, wofür BGE steht, was passiert mit den Menschen, also mehr die Herzseite, ich sage immer die Kopf- und die Herzseite von BGE, die zusammenzubringen. Jetzt konkret nochmal zurück zu deiner Frage, das BGE ist finanzierbar, ja, man kann es halt zum Beispiel heute über ein Einkommensteuermodell finanzieren. Das Einkommensteuermodell, das wird so, dass wir das heutige Steuersystem ein wenig umbauen, ja, nicht in allen Bereichen, in einigen, ja, und daraus dann den Leuten ein Grundeinkommen jeden Monat übermitteln würden. Und das Problem dabei ist, dass es halt, wie man sich das halt vorstellt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass jeder davon leben kann, also dass existenzsichernd ist, dass das wahrscheinlich mit unseren, ohne die Steuern, ohne viele Dinge grundlegend zu ändern, wahrscheinlich nicht komplett geht. Entweder gehen wir auf ein völlig neues Steuermodell, dann geht es, ja, oder wir bleiben bei dem alten Steuermodell, dann geht es wahrscheinlich nicht. Wir haben, ich möchte noch mal eine Sache noch dabei sagen, man kennt ja das in den Medien bekannte Hartz IV, was, der Begriff ist falsch, es war die Hartz-Gesetz, die Gesetzesvorschläge, die dann ins Sozialgesetzbuch 2 gemündet haben, was man dann unter ALG 2 versteht, das ist das, was man also als Hartz IV macht. Und das nennt man auch Grundsicherung. Das ist eigentlich schon so ein kleines Grundeinkommen. Problem Aber es ist dabei ja eben ist, nicht bedingungslos. Es ist nicht bedingungslos, und es ist mit einem ganz, ganz großen Aufwand bei den Behörden verbunden, die das halt von Sanktionierungen, man muss da hingehen, das beantragen, und da passieren allerlei Dinge. Jetzt hast du ja gerade schon etwas dazu gesagt, zur Finanzierung. Ist das jetzt ein Konsens, dass man innerhalb der Menschen, die sich bei den Sozialpiraten mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen, dass ein Umbau des Steuersystems dafür nötig wäre, nur dass der Weg noch im Einzelnen diskutiert werden muss, oder ist auch das eins der möglichen Modelle, was du jetzt gerade gesagt ja, hast? Ja, also du musst ja generell musst du Gesetze ändern, du musst bei der Finanzierung, du musst das kommt, also die, bei der Finanzierung, wenn man das BGI einführt, muss man diverse Gesetze ändern. Man muss die Finanzierung und das muss man generell alles ändern, das Steuersystem und auch ist das. Das meine ich ja, ist das Konsens? Ja, da besteht ein Konsens. Das ist ein Konsens. Das ist einfach grundlegend. Weil wir ja bei dem BGE zwei Lager haben, wie du mir ja schon mal erzählt hast, dass die einen sagen, wir möchten uns mit BGE beschäftigen, du hattest es auch gerade schon angedeutet, und die anderen möchten jetzt mit konkreten Modellen, sich mit konkreten Modellen beschäftigen. Aber beide Lager sind grundsätzlich erstmal schon der Meinung, ein Weg dahin, egal wie man es macht am Ende, ein Umbau des Steuersystems ist erstmal der erste Schritt, der erforderlich ist. Ja, das muss man machen. Ja. Das heißt, es ist jetzt für uns auch gar nicht sinnvoll, darüber zu sprechen, wie das jetzt genau funktionieren kann, oder gibt es da schon ein Ergebnis, was aus dem Sozialcamp herausgekommen ist, wo man sagt, da tendiert man in eine Richtung, was die Finanzierung angeht? Nein. Also wir haben uns auch bewusst, das war auch eins der Ziele, dazu eine gewisse Einigkeit zu erschaffen, dass wir uns nicht alle Wege versperren, sondern und dass wir auch nicht ein Modell anstreben, sondern dass wir uns zu allen Seiten offen zeigen und auch alle bearbeiten. Das heißt, es gibt zum Beispiel BGE auf Konsumsteuer. Es gibt Ideen, dass über sogenannte Sockeleinkommen, das sind so kleine BGEs, die aus einzelnen Steuern dann erhoben werden, dort vorzugehen, eine Strategie, das darüber einzuführen, und es gibt auch die Möglichkeit, halt aus dem aktuellen, auf Lohnsteuer basierenden, Einkommensteuer basierenden System daraus ein BGE zu generieren. Verstehe ich das dann richtig, dass ihr euch deshalb nicht schon jetzt mit Detailmodellen beschäftigen wollt, damit man euch das nicht zerredet? Denn das ist ja immer die Gefahr, wenn man jetzt ein konkretes Modell vorschlagen würde und sagen würde, die Piratenpartei Deutschland möchte folgendes BGE-Modell, das ist ja auch nicht der Punkt, die Piratenpartei Deutschland hat ja nur gesagt, wir beschäftigen uns mit dem BGE. Was uns BGE, streben BGE an, wir wollen eine Enquete-Kommission einberufen. Richtig, das ist ja nicht mehr als, wir reden darüber, aber wir sagen jetzt nicht konkret, so muss es BGE aussehen. Das hat aber dann zum Vorteil, wenn wir von etablierter Seite attackiert werden, werden wir immer attackiert mit, ihr wollt ja das BGE haben und das alles eh nicht finanzierbar, das ist überhaupt nur eine Spinnerei, was ihr da vorhabt, und ihr ruiniert ja den Staat, wenn ihr das so macht. Das ist ja das Problem dabei. Insofern ist es ja nicht ganz dumm zu sagen, lass uns gemeinsam mit allen Beteiligten über einen Weg nachdenken, weil wir der Meinung sind, dass der Weg so, zumindest so wie es bisher gehandhabt wird, kann es auf Dauer nicht funktionieren. Richtig. Das ist der Grund, warum es ja überhaupt BGE gibt und warum es die Diskussion über das BGE gibt. Und da gibt es ja auch verschiedene Leute, auch aus etablierten Parteien, die BGE-Konzepte bereits vorgestellt haben. Ja, aus etablierten, das ist aber ganz gering. Also wir sind da wirklich schon am weitesten. Ne, wir haben wirklich Systeme, die laufen, also die wahrscheinlich funktionieren würden. Da fehlt noch etwas. Wir haben jetzt ein Modell ausgerechnet. Mhm. Man hat Zahlen, die kann man sich die aktuellen Zahlen, also des Staates, also die vom Statistischen Bundesamt von vor 2 Jahren, kriegt man einen kompletten Datensatz, damit kann man rechnen. Da fehlen aber auch immer noch Zahlen. Und vor allen Dingen ist... Also das habt ihr schon erarbeitet, das gibt es schon. Ja, das ist Sozialstaat 3.0. Mhm. Ja? Also zum Beispiel S1 der Modelle, was daraus bei uns, oder solidarische Grundeinkommen. Ja? Die beiden Modelle findet man im Übrigen auf unserer Homepage. Dann bitte, auch wenn es langwierig ist, man kann ja vorspulen bei uns, die Sache mit der Kassette, aber du darfst die ganze Domain bitte diktieren, denn das gehört bei uns zur Transparenz dazu, dass wir nicht sagen, steht irgendwo im Wiki. Ja, gut, okay, das sind die sozialpiraten.piratenpartei.de. Da kommt man dann auf unser Blog. Und wenn man dann mal so ein bisschen runterscrollt, dann sieht man einmal das solidarische Grundeinkommen, und dann sieht man später auch den Sozialstaat 3.0. Das sind halt konkret, wo Piraten angefangen haben, mal so ein BGE durchzurechnen. Ja? Der Sozialstaat 3.0, das hat der Michael Ebner und der Johannes Bonada entwickelt, und natürlich mit vielen anderen Sozialpiraten, aber die stehen für die Grundidee, für den Anfang dieses Konzepts. Und das kann man sich dort anschauen. Ja, was immer bei wichtig ist, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Diskussion. Ich versuche da nochmal ein bisschen Struktur reinzubringen. Also wir haben zwei Lager innerhalb der BGE-Befürworter, innerhalb der Piratenpartei. Ein Lager sagt, wir möchten nicht mit konkreten Zahlen hängen. Wir wollen erstmal die Idee des BGE, und das ist sehr, sehr wichtig, die Idee des BGE transportieren. Und dann haben wir ein zweites Lager, was sagt, ich möchte aber konkrete Modelle legen. Vorliegen, ja, wo dass man sieht, guck mal, das funktioniert auch, ja. So, da sind auch ein bisschen so ein dogmatischer Ansatz, wie ich das so sehe, wie möchte ich so etwas einführen. Ja, da sind ganz viele Überlegungen und Ideen hinter, ja, und auch eine gewisse Stilfrage, die dahinter steckt. Ich habe gesehen, dass es da so ein bisschen immer Knas gibt, weil man unterhält sich immer über die Modelle, ja, und vergleicht die untereinander, und meiner Meinung ist das ein Äpfel- und Birnenvergleich, weil die Modelle sind erstmal unwichtig, weil wenn wir jetzt in die politische Einführung des BGE gehen, ja, da ist das dann so, dass man dann ja mit anderen Parteien verhandeln muss. Da kommen ganz andere Ideen rein, ja, und zum Schluss, selbst wenn wir jetzt ein tolles Modell vorlegen, ja, wir beschneiden uns dadurch nur selber, weil wir ja noch mit den anderen Leuten darüber reden müssen, ne? Und das Modell, was da rauskommt, das ist weder eins, was wir momentan konkret verhandeln, was auch eine andere Partei konkret verhandelt, sondern es wird wahrscheinlich ein Kompromiss geben, weil wir streben ja an, das in so einer Enquete-Kommission zu geben. Das sollte man wissen, braucht man ungefähr, also man braucht ein Viertel des Bundestages muss dem zustimmen, dass diese Kommission gegründet wird. Der Ausschuss, der da drin ist, der wird ja dann gewählt und zusammengesetzt, und da wird natürlich die regierende Partei auch dementsprechenden Überhang haben, ja. Und dann ist die Vorstellung vieler, dass man halt hingeht, über viele unterschiedliche Modelle dann diskutiert, diese bewertet, eventuell die Enquete-Kommission dann auch anstößt, dass neue Modelle noch entwickelt werden, ja, oder so, sogar aus diesen Modellen ein konkretes entwickelt wird, und dass, wenn die Enquete-Kommission ein Ergebnis vorliefert, dass dieses Ergebnis dann via Volksabstimmung, ja, weil die Deutschen, das ist ganz schön, das ist ein ganz neuer Weg, ja, miteinander auch umzugehen etc., dass dann die Deutschen darüber abstimmen und das dann einführen. Das ist so die Vorstellung, die grobe Vorstellung. Das haben wir uns auch ins Parteiprogramm reingeschrieben. Habt ihr irgendeine Vorstellung über den Zeitrahmen, wann sowas rein theoretisch möglich sein könnte? 5 Jahre, 10 Jahre, das hört sich für mich erstmal ganz weit weg an. Du betrittst halt, das ist ein Gebiet, da ist ganz viel hinter. Weil, jetzt muss ich ausholen. Weil was? Wir reden hier momentan über Eurofinanzkrise. Das ist schon eine sehr heftige Nummer, ja, was da in Europa abläuft. Das will ich gar nicht sagen. Aber die Euro-Finanzkrise ist wenig, ja, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen darf, im Vergleich auch mit dem, was auf uns zukommt, nämlich der demografische Wandel. Mhm. Und das BGE, was sehr wichtig ist beim BGE, es ist eine andere Art miteinander, wie man Arbeit betrachtet allgemein, ja, man bekommt Geld, weil man als Finanzierungs-, als Vorschuss, A, damit man damit leben kann, und B, damit man von dort aus dann sich selber aufbauen kann. Wenn man will, so ein bisschen auch Kleinunternehmertum ist da mit bei. Das ist halt einfach so, man gibt Menschen was, damit sie arbeiten können. Das ist, ja, man braucht Geld, um zur Firma zu fahren, man benötigt Geld, um seine Wohnung zu bezahlen, und wenn man das eigentlich erst erfüllt hat, dann kann man eigentlich anfangen und arbeiten, das heißt, gehen etc. Ja? Die Piratenpartei möchte einen Vertrauensvorschuss den Menschen geben und sagen, wir gehen erstmal davon aus, dass du den Rest der Gesellschaft nicht betrügen möchtest. Ja, und es ist halt auch ein ganz anderer Umgang. Was verändert sich mit uns? Ich versuche das jetzt sehr einzudämmen, weil man sollte mal überlegen, was passiert, wenn BGE eingeführt ist mit mir, wenn ich morgen früh aufstehe und dann mal so einen Tag durchspielen. Das ist eine ganz andere Art, miteinander umzugehen, ganz andere Art miteinander, ein ganz anderes Wertebild ist dahinter. Ja? So, das ist beim BGE das eine, die eine Seite. Finanziell ist die andere Seite. So, und jetzt kommt bei der finanziellen Seite, was man da betrachten muss, auch so allgemein, ist, dass wir riesige Aufgaben auf uns in der Zukunft zukommen. Unter anderem den demografischen Wandel halt abzufedern. Das ist eins der Probleme. Unter anderem, wir wollen halt ALG II überwinden, ja, weil da viele Leute stigmatisiert werden, weil das in meinen Augen einfach, wie die Leute dort behandelt werden, das ist einfach nicht mehr richtig, ja, und dieses System, das funktioniert auch nicht. Richtig. Das System ist ja das Gegenteil vom Vertrauensvorschuss. Ja, genau. Man geht ja erstmal davon aus, dass jeder ALG-II-Empfänger als Ziel hat, den Staat zu betrügen und nicht arbeiten zu wollen. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass die Statistiken, die immer von zwei Lagern, die Befürworter des ALG-2-Systems und die Gegner, die haben immer verschiedene Statistiken, die immer ausrechnen, wie viele Leute wirklich nicht arbeiten wollen und wie viele tatsächlich zu Unrecht dann betroffen sind. Da frage ich mich immer, woher diese Zahlen dann genommen werden. Das finde ich immer ganz interessant. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es repräsentativ ist und dass man dem glauben kann. Nee. Aber im Wesentlichen ist das der Unterschied zwischen ALG-2 und BGE, dass du ja als Piratenpartei, was ja ein Grundprinzip bei den Piraten ist, dass man einen Vertrauensvorschuss arbeitet, der sicherlich auch an einigen Stellen enttäuscht wird. Die Frage ist nur am Ende, ob es tragbar ist. Und deswegen habt ihr euch eben Gedanken dazu gemacht, wie so etwas tatsächlich aussehen kann. Ja, genau. Wenn wir dann mal eben von der Finanzierung ein bisschen rübergehen, ihr hattet ja noch ein paar mehr Themenblöcke. Ihr habt auch über Mindestlohn gesprochen. Wir haben über Mindestlohn gesprochen, wir haben über die Renten oder die Probleme im Rentensystem gesprochen, über Leiharbeit. Wir haben auch mal philosophiert, was man so auf europäischer Ebene und Sozialsystemen brauchen könnte. Lass uns mal über Mindestlohn sprechen. Worüber habt ihr gesprochen? Ja. Habt ihr über eine konkrete Forderung gesprochen oder euch nur allgemein damit beschäftigt? Ja, wir haben uns allgemein damit beschäftigt. Also die Diskussion ist ein bisschen schwieriger. Wir können jetzt einfach... Naja, wenn alles einfach wäre, könnte ja jeder. Ja, wir haben uns ja ins Grundsatzprogramm geschrieben, dass wir einen Mindestlohn anstreben. So. Mhm. Der Hintergrund ist, es gibt so viele Parteien da draußen, ja, die einen Mindestlohn fordern. Warum haben die das noch nicht umgesetzt? Das ist auch die Frage, die wir uns halt auch stellen. Warum passiert das nicht? Weil man ein paar Dinge wissen muss dazu. Darüber haben wir geredet, unter anderem, ja, dass zum Beispiel Mindestlohn, wenn wir den jetzt einführen wollten, was ist die Ausweichbewegung? Ja, was kann man gegen die Ausweichbewegung tun? Das heißt, wenn wir jetzt hier flächendeckenden Mindestlohn einführen, ja, dann werden Firmen versuchen, um zum Beispiel wegen internationaler Wettbewerbsfähigkeit, versuchen, dem auszuweichen. Und man hat das ja gesehen im Postsektor, ja, da ist das dann passiert, dann sind diese Leute zu Subunternehmer, der Subunternehmer vom Subunternehmer geworden und da ist so ein Zustand der Scheinselbstständigkeit entstanden und das ist für die Leute man darf nicht gut. Wenn man einfach betrachtet, wie der Staat auf Regelungen reagiert oder auf Probleme reagiert, der Staat geht hin und führt eine neue Regelung ein, also Thema Schwarzarbeit. Ja. Da haben wir natürlich, das ist ein schönes Beispiel, was man da auch vergleichen kann. Es ist hochattraktiv, schwarz zu arbeiten, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, Schwarzarbeiter zu beschäftigen. Und die Reaktion des Staates ist nicht, es weniger attraktiv zu machen und vielleicht auch das Geld zu sparen, was man einsetzt, um die Schwarzarbeit zu verhindern, sondern man geht einfach hin, man schafft neue Regulierungen und versucht, das einzudämmen, indem man sanktioniert. Das ist ja sicherlich immer wieder ein Problem. Und das gleiche Problem könnten wir ja beim Mindestlohn dann auch haben. Das heißt also, wenn ich anfange, einen Mindestlohn anzusetzen, der vielleicht in einem problematischen Bereich liegt, weil wir ja verschiedene Bundesländer, verschiedene Regionen haben, sicherlich ist ein Mindestlohn flächendeckend für ganz Deutschland ein Problem. Oder wie seht ihr das? Ja, man muss das Problem ist, man kann einfach einen Mindestlohn jetzt einführen. Dann würde man das einführen. Das würde für 3 Euro. Gut, haben wir Mindestlohn. Nein, 3 Euro nicht. Ich habe das bewusst mal, jetzt mal 3 Euro genannt. Ja, nicht. Also das ist schon mal die Höhe, schon mal ein Thema. Nimmst du 8,50, das ist die DGB-Forderung oder die SPD-Forderung oder dann gehst du an bei den Linken bei 10 Euro. Ich habe jetzt bewusst 3 Euro gesagt, denn wenn ich zum Beispiel höre, das sind Zahlen, woher ich sie auch mal habe, ich weiß nicht mehr, wenn ich 4 Euro die Stunde in Berlin als Friseur verdiene, dann bin ich genau in dem Bereich, wo ich weiß, davon kann ich nicht leben. Das heißt, ich arbeite die volle Zeit und von 4 Euro kann ich nicht leben. Wenn ich aber 10,50 Euro verdiene, wie es die Forderung der Linken ist und das in dem richtigen Ort in Deutschland habe, dann kann ich davon mehr als gut leben. Deswegen haben wir natürlich, am Ende müssen wir immer über eine Zahl sprechen, haben wir natürlich ein Gerechtigkeitsproblem. Deswegen spreche ich das an. Aber das ist nicht so ganz der Punkt. Der Punkt ist ganz einfach, wenn du Mindestlohn einführst, musst du überlegen, was mit den Menschen passiert. In einigen Bereichen wird das so sein, dass die Menschen einfach Selbstständigkeit hineingezwungen werden. Das ist noch ein weiteres Problem. Das ist eines der größten Probleme, was damit verbunden ist. Das zweite Problem ist, dass alle Löhne, also der Mindestlohn steigt ja immer so ein bisschen an, ja, so und ja, Verzeihung. Du klopfst immer auf den Tisch, Mann. Ja, genau, ich klopfe ja auf den Tisch. Und das Problem ist, dass alle Leute, die leicht drüber verdienen, dass die langsam auf den Mindestlohn draufwandern werden. Das ist die zweite Befürchtung, die man damit hat. Ja. Damit springst du aber das an, was ich ja gerade schon gesagt habe. Ja, das heißt also, wie will ich es eindämmen? Möchte ich Verbote als Staat haben, um das zu verhindern? Ja, dazu muss man nur mal was wissen, dass man halt die Gesetzeslage geändert hat. Ja, das vorher mussten die Selbstständigen 5 Punkte erfüllen, also zum Beispiel, dass man mehrere Auftraggeber hat etc. Das sind so diese Punkte, und dass das Geld gar nicht mehr vom Staat richtig kontrolliert, und die Gesetzesgebung hat sich da auch leicht verändert. Und das Problem beim Mindestlohn ist, dass es keine effektiven Tools gibt, keine effektiven Möglichkeiten gibt, die Ausweichbewegungen auszuführen. Also dass ihr sagt, die effektiven Möglichkeiten gibt es nicht. Mit der Scheinselbstständigkeit möchte ich das auch noch mal eben ein bisschen erklären, wo da die Probleme liegen. Denn auf der einen Seite möchte man ja, in Deutschland gibt es verhältnismäßig wenig Selbstständige. Man möchte ja eigentlich, dass Leute sich selbstständig machen. Wenn wir die Sache mit der Scheinselbstständigkeit, den Fall haben wir gehabt, als damals Schröder an die Regierung kam, da kam man nämlich auf die Idee, man kann die Sozialversicherungskassen mal eben schnell auffüllen, indem man ganz viele Menschen, die selbstständig sind, in die per Definition in die Scheinselbstständigkeit rückt. Dann hat man einen Hebel, auf einmal sehr viel Geld einzunehmen. Das ist immer eine Frage der Gerechtigkeit. Also die Variante Subunternehmer-Paketdienste, das ist ja bekannt, da werden Menschen ausgebeutet. Das ist das, was wir auf der einen Seite nicht wollen. Auf der anderen Seite wollen wir aber gerne, dass man selbstständig sein kann. Und ich darf auch selbstständig sein. Das heißt, also selbstständig bedeutet ja auch Eigenverantwortung. Das bedeutet, ich bemühe mich um meine Rentenversicherung selber. Jetzt kommt der Punkt. Die Attraktivität für die Rentenversicherung, sie selber zu organisieren, die ist ja sehr hoch. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus meiner privaten Vorsorge viel mehr rausbekomme als aus der gesetzlichen, ist ja nach der derzeitigen Lage sehr hoch. Weswegen der Gesetzgeber bisher sehr daran interessiert ist, dass die Leute eben nicht selbstständig werden, zumindest aus dieser Sicht. So, und das macht das Ganze natürlich kompliziert. Und deswegen seid ihr zu dem Schluss jetzt erstmal gekommen, dass ein Mindestlohn deswegen keine so gute Idee ist? Nein, wir überlegen erstmal konkret, wie man das gestalten kann, ja, welche Erforderungen man da braucht, wo wir uns da positionieren, auch also in der Höhe zum Beispiel, das sind Überlegungen. Und die Überlegungen sind, wo sind denn die Ausweichbewegungen? Und das liegt alles noch so ein bisschen, stehen da noch sehr am Anfang. Ich stelle jetzt eine gemeine Frage. Was das Problem ist. Ich muss das mal ein bisschen fokussieren. Also wir haben versucht, eine Projektgruppe dafür anzustoßen. Ich habe das vor ungefähr einem halben Jahr, am 1. Mai, versucht. Ich habe ein paar Gewerkschafter, die hatten da Interesse dran. Die sind da allerdings auch nicht aus dem Quark gekommen. Wir wollten uns da mal generell drüber unterhalten, um das ein bisschen zu konkretisieren, was mit dem Mindestlohn ist. Weil wir fordern Mindestlohn. Gut, da steht nicht mehr hinter. Ja? Und da muss man sich über eine ganze Bandbreite ganz viele, viele, viele Faktoren unterhalten. Und diese vielen Faktoren, die musst du zusammenziehen. Und wir kommen bei jedem Gespräch, wir hatten uns auf der WIKO zum Beispiel, Wirtschaftskonferenz in Hamm, nochmal mit ein paar Leuten zusammengefunden, haben über dieses Thema gesprochen. Und das Gespräch, was auf dem Sozialcamp gestartet ist, das ist, man kann man als Erweiterung dessen betrachten. Da sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen in der Diskussion. Wir haben, also man kann sozusagen sagen, wir uns bildet sich gerade die Position oder was wir vielleicht in ein Positionspapier reinschieben könnten. Ja? Das geschieht, aber davon, da sind wir noch weit entfernt von. Und ich bin jetzt so gemein und will aus dir irgendwie schon ein Ergebnis rauslocken. Ja, du willst aus mir ein Ergebnis. Nein, okay, kann ich wollte über Sozialcamp reden. Ja, okay. Deswegen sollten wir da jetzt auch einen Strich drunter machen. Hast du vollkommen recht. Aber trotzdem möchte ich das jetzt von gerade zusammenfassen. Wir haben auch da auch nur einzelne Facetten jetzt gerade rausgegriffen, über die wir gesprochen haben. Aber Mindestlohn ist natürlich auch ein Punkt, der bewegt die Menschen. Wir sagen, wir wollen einen. Wir sehen aber auch, es gibt eine ganze Menge Probleme dabei. Und ihr habt jetzt gerade mal so einen angegorenen Diskussionsstand, weswegen ich auch kein Ergebnis entlocken kann. Das heißt, ihr könnt weder sagen, der Mindestlohn ist dann doch eine schlechte Idee, als dass ihr sagen könntet, ja, der Mindestlohn ist super und wir müssen jetzt 6,50 Euro haben. Richtig, genau. Okay, dann lass uns das an der Stelle abhaken. Auch wenn wir da jetzt ein paar Minuten mehr als geplant für aufgewendet haben, haben wir trotzdem eine Vorstellung, worum es da ging. Dann sollten wir aber trotzdem, was ja so ein bisschen auch noch in die Richtung geht, Thema Leiharbeit nicht vergessen. Worüber habt ihr euch da unterhalten? Da war ich jetzt gerade nicht dabei. Das war in dem Mindestlohn-Slot, da wurde ein bisschen über die Probleme darüber geredet, so wurde mir berichtet, aber ich kann da jetzt nicht so genau zu sagen. Ich kann zu Leiharbeit eine ganze Menge sagen, aber was da konkret in diesem Panel passiert ist, das war nur ein kleiner Ausschnitt von der ganzen Sozialkrankheit, kann ich nicht genau sagen. Möchtest du denn sagen, worum es überhaupt grob bei den Sozialpiraten zum Thema Leiharbeit geht, oder sagst du, nee, komm, da bin ich jetzt? Nö, wir können darüber reden. Das Problem ist halt... Das Anreißen eben. Man hat also Folgendes, darüber wurde auch geredet dort. Als die Leiharbeit eingeführt ist, wo man damit angefangen hat, dann hat man das benutzt. Das war ein ganz gutes Tool, um Spitzen in Unternehmen abzustellen. Das ist eine ganz gute Sache, flexibel zu sehen. Das Problem ist, dass sich dieses Tool Leiharbeit von diesem ursprünglichen Ziel immer mehr weiter entfernt, weil es halt dazu genutzt wird, ja, auch um die Löhne ein bisschen zu senken, das Lohnniveau zu senken. Das ist super, ein super Werkzeug. Erstmal genau. Kann der Unternehmer kann Leute immer wieder rausschmeißen, das heißt, Kündigungsschutz wird ausgehebelt. Richtig. Dann habe ich vor allem der Leiharbeiter, der ist ja teurer. Ne? Ja. Ich meine, der ist ja teurer, viel teurer. Da muss man sich fragen, warum macht ein Unternehmer das? Der macht es deshalb, weil er die Leute leicht wieder loswerden kann. Weil er auch eine Chance hat, die Leute sich anzugucken. Und wenn das dann nicht passt, dann wird er wieder gefeuert. So, da wären wir wieder bei dem Punkt, was wollte der Staat eigentlich erreichen und was daraus geworden. Aber ich will es jetzt auch nicht zu tief aufgreifen. Ja, es gibt halt dazu einen ganz gut, eigentlich der Punkt Leiharbeit ist eigentlich relativ abgefrühstückt, weil es wird ein guter Antrag für den BPT geben, der ist momentan auch im Liquid-Feedback und da ist es so, dass man das nach französischem Geld macht, das heißt, dass man dem Leiharbeiter etwas mehr Geld zahlt, ja, und dadurch die Leiharbeit auch etwas unattraktiver macht, also der Leiharbeiter an sich mehr Geld herausbekommt, ja, weil heute haben die meistens Haustarifverträge, ja, und die sind dann gar nicht, zum Beispiel wenn sie in der chemischen Industrie arbeiten, nicht an die IG Chemie Tarife gebündelt, die wesentlich höher sind. Und so sagt man, dass der Leiharbeiter etwas mehr Geld herauskriegt als der normale Arbeiter, der dort reicht. Und wenn man diese Position hat, dann würde man Leiharbeit wieder zu dem Werkzeug machen, was es ursprünglich ist. Nämlich bei Auftragsspitzen kann jemand hingehen und sagen, hey, es lohnt sich im Moment für mich, Leiharbeiter zu beschäftigen und ich weiß schon jetzt, in 3 Monaten habe ich diesen Auftrag nicht mehr. Ja. Das ist sicherlich eine Idee und auch ein Weg, um Leute in den Job zu führen. Ja, und nicht nur Leiharbeiter zu beschäftigen. Richtig. Und das ist auch das Ziel, denke ich mal, der Sozialpiraten, dass man in diese Richtung arbeitet. Dann habt ihr euch auch noch über die Rente unterhalten. Ja, die Renten. Und zwar, wir haben der Fitz hat ja in Soest, da sind doch sehr viele neue Mitglieder gewonnen. Das wird jeder wissen, aber Fitz ist unser neuer Landesvorsitzender der Piratenpartei NRW. Ja, Sven Sladek. ja. Okay, ja, ich muss ja, ja für das Millionen. Thomas, wir haben ein Millionenpublikum, das darfst du nicht vergessen, ja? Und, ja. Und da muss ich auch für die das eben erwähnen, die es vielleicht nicht wissen. Bitteschön. Okay, jedenfalls hat der Sven dort ein paar neue Piraten aufgetan, die ursprünglich aus der Rentnerpartei kommen und die sind also da gab's Herrschaften zu, ja. älteren Baujahrs und die haben da mal die Probleme aufgeführt auf dem Sozi-Camp, die Probleme aufgeführt, die aktuell im Rentensystem sind, dass viele Rentner zum Beispiel halt in die sogenannte Altersarmut abdriften, ja, weil ihre Renten nicht mehr ausreichen, damit sie ihr Leben bestehen. Da wurde darüber berichtet und die Frage ist, was kann man in diesem Bezug noch weiteres machen? Also zum Beispiel, wie wirkt sich BGE darauf aus? Ja, weil das wirklich eine Lösung für so ein Problem darstellen könnte. Und jetzt könnte man ja sagen, ja wieso, die Rentner, die können doch dann eine Sozialhilfe beantragen. Jetzt habe ich dich total vom Stuhl gehauen. Ja, da muss ich jetzt gucken. Es geht ja wahrscheinlich eher darum, dass die Rentner, die mit ihrer Rente, die mit der sie tatsächlich leben können, die unter einem BGE läge oder unter einem ALG-2-Satz, ist es ja doch eine Schmach, wenn ich dann als Rentner dann sagen muss, ich muss jetzt um Geld betteln, damit ich überhaupt überlegen kann. Darauf wollte ich jetzt abzielen. Ist noch, das ist ein eigener Fachterm. Um Gottes Willen, habe ich jetzt was Falsches gesagt. Ja, das ist die ganz falsche Richtung. Und Sozialhilfe ist was ganz anderes, ist aber eher in der Größenordnung von ALG 2 zu sehen. Da ist man eigentlich mit den Renten normalerweise drüber. Ja? So, aber es geht halt darum, dass die Rentner einfach nicht genug Geld. Einige Rentner zu wenig Geld kriegen. Und das Problem verschärft sich zum Beispiel, wenn man ältere Mitmenschen, ja zum Beispiel, weil man meint, sie nicht brauchen zu kommen, wenn sie aus einer Firma, dadurch, dass man mal umstrukturiert wird oder so ausscheiden, ja, und dann aus dem Arbeitsmarkt sehr schlechte Chancen haben, dann können die auch ihre Rentenansprüche zahlen die ja nicht mehr in die Rentenkasse in dem Sinne ein, ja. Dann sinken auch denen ihre Rentenansprüche. Da gibt es ganz viele Probleme in diesem Bereich, ja. Und gerade das Thema Renten, ja, ich sagte das ja am Anfang, demografischer Wandel, das ist ein ganz Riesenthema, was für uns, ich denke mal, in spätestens 10 Jahren das Riesenproblem hier in Deutschland wird. Da wird eigentlich nur drüber geredet, weil da sind riesige Kosten, die auf uns zukommen, ja. Das wissen wir ja schon ganz lange, ne? Kleine mal ein paar Zahlen dazu zu sagen, ja. Wenn wir die Lebenserwartung, ja, um 3 Jahre steigt, ja, sind das 2 Billionen Euro, die auf uns zukommen. Also, ne, 2000 Milliarden Euro, ja. die auf uns zukommen würden, nur wenn die Lebenserwartung noch um weitere 3 Jahre steigen würde. Und damit sind sehr viele Kosten verbunden. Man muss auch heute überlegen, die Leute, die heute wirklich richtig viel Geld in unseren Sozialstaat hineinbuttern, ja, die sind heute noch arbeiten. Und die Spitze, das sind diese Leute, die nach dem zu Zeiten des Wirtschaftswunders in Deutschland, also nach dem Krieg, ja, da wurden unheimlich viele Kinder geboren, ja, diese Leute, die gehen dann in Rente. Und das verursacht uns ein Riesenproblem. Das ist der demografische Wandel. Und da, jetzt sind wir eigentlich am Anfang des Sozialcamps, weil damit habe ich angefangen. Wenn diese in Rente gehen, ja, dann muss man überlegen, wie finanziere ich denen ihre Rente? Auf der einen Seite sind da Ansprüche hinter, ne, die Rente, da hat man Anspruch drauf. Auf der anderen Seite ist die Frage, kommt da überhaupt noch genug raus? Und wir haben ja da zum Beispiel einen Vortrag. Man hat diesen Menschen aber irgendwann mal versprochen, dass sie in ihre Rentenkasse einzahlen, ja, damit genau, sie eine Rente ich. Vernünftig haben. Genau, genau das meine ich. Und auf der anderen Seite ist die Rente ein Umlagenverfahren. Das heißt, ich gebe das Geld, was ich jetzt in die Rentenkasse zahle, wird an mein Opa zum Beispiel ausgegeben, der Rentner ist. Ja? Mhm. So funktioniert das. Es ist also nicht, wir zahlen den Topf ein und sparen damit an, damit ich meine Rente später daraus bekommen ist, sondern es ist halt immer so ein Umlaufverfahren. Ne? So, und wir dürfen nicht vergessen, noch diesen schönen Satz des CDU-Politikers aus den 80er Jahren noch zu sagen. Ja, vom Norbert Blüm, ja, die Rente ist sicher. Die Renten sind sicher. Mhm. Ja, also dieser Satz ist würde ich nicht unterschreiben wollen. Das würde ich wirklich nicht unterschreiben wollen. Ja? Der wollte das noch, ja. Und wir müssen halt wir müssen halt dafür Lösungen finden, weil das kommt in 15 Jahren auf uns zu, ja, zielsicher, ja, und da müssen wir jetzt schon mit anfangen. Und das größte Problem, was ich habe momentan, um nochmal ganz kurz mal auch meine persönliche Meinung nochmal etwas zu sagen, ja, das wird momentan von der Politik zwar, wird nicht richtig auf den Schirm gebracht, der Bürger, ja. Auf der einen Seite arbeitet die regierende Politik, ja, schon seit Jahren dran, ja, Renteneintrittsalter Erhöhung auf 67, ja, etc. Arbeitet sie dran. Auf der anderen Seite wird das aber nicht richtig kommuniziert, welches große Problem da auf uns zukommt. Und man sieht, dass viele Bemühungen in diese Richtung gehen. Ich habe das halt in meinem Vortrag dann halt am Anfang des Sozialcamps dann halt aufgeführt. Ne? Und das ist ein großes Problem. Ich denke, dass diesen Satz muss man einfach stehen lassen. Ja? Und ich kann uns auch selber persönlich nur raten, das Thema nach vorne zu bringen, weil wir wollen das Thema nach vorne bringen, ja. Dass es auch zum Beispiel auf dem nächsten Bundeswahlkampf schon mal ein großes Thema wird, ja. Bezug zum BGE auch. Wenn ich das vielleicht mal dann zusammenfassen darf, ein wesentliches Ziel des Sozialcamps und der Sozialpiraten ist es, nicht einfach nur fertige Lösungen präsentieren zu wollen, sondern auch das Bewusstsein bei den Menschen dafür zu schaffen. Genau, das ist die Hauptsache, ja. Traumhaft, dann haben wir es jetzt herausgefunden. Ja. Ja, weil du hast ja schon bewusst gesagt, es geht an vielen Stellen, wo ich dir jetzt ein Ergebnis entlocken wollte, konnte ich damit nicht erfolgreich sein, weil es schlichtweg kein Ergebnis gibt. Weil man auch Ergebnisse. Unter. Aber wir ja, haben es gibt leider aber zumindest Lohn zum Beispiel nicht. Zumindest Lohn gibt es zum Beispiel kein Ergebnis. Aber es muss ja auch kein fertiges Ergebnis geben, weil du ja auch erklärt hast, und jetzt bin ich schon so langsam in Richtung Zusammenfassung, weil du erklärt hast, dass auch ein Ergebnis von anderen Parteien und von Themenkoalitionen abhängt, wenn man dann irgendwann zu einer Lösung kommen möchte. Insofern können wir nur Modelle vorschlagen, wir können uns damit beschäftigen, wir können darüber reden. Deswegen ist sicherlich, darf ich vielleicht auch einen kleinen Appell daraus machen, kann man sich denn bei euch noch beteiligen? Man kann sich jederzeit beteiligen bei uns. Ich bin jetzt Pirat und möchte das machen. Was muss ich tun? Also das ist ganz einfach. Mich anschreiben. Auf der Sozialpiraten-Seite, auf der Webseite, die ich jetzt gesagt habe, oder einfach bei Google einfach mal Sozialpiraten eingeben, den Simon oder meine Wenigkeit anschreiben. Wir haben ein folgendes Problem, wir haben halt keine Mailingliste, ja, keine richtig funktionierende Mailingliste bei den Piraten. Wir arbeiten mit einem E-Mail-Verteiler und haben einfach angekündigt, ich möchte mitschreiben, dann setzen wir euch auf diesen in meinem E-Mail-Programm vorhandenen E-Mail-Verteiler drauf. Ja, wenn wir gleich abgeschaltet haben, sage ich euch, wie ihr in 10 Minuten zu einer Mailingliste kommt. Ja, ja. Und dann kann man sich da draufsetzen und damit arbeiten. Ja, ich tingle zum Beispiel auch viel durch NRW und sammle dort die Leute ein. Ja, und da kann man auch nicht mal drauf ansprechen. Oder besuchst mich, wenn man einen Podcast machen kann. Ich mache auch einen Podcast, genau. Und da kann man dann mitmachen. Es gibt regelmäßige Mumble-Treffen, ja, und wir versuchen jedes Vierteljahr ungefähr, jedes halbe Jahr ein so ein Sozi-Camp, so ein Treffen im Real Life zu machen, weil die Philosophie bei den Sozialpiraten ist, ja, möglichst keine Diskussion, das möchte ich ganz bitten, alle Leute, die Interesse haben, keine Diskussion über E-Mail anzustoßen, weil das läuft immer meistens in Chaos, was kein gutes Kommunikationsmittel ist, gerade bei diesen schwierigen sozialpolitischen Sachen, das hat man in den Diskussionen gemerkt, ja, jetzt hier auch gemerkt, das rüberzubringen ist schwierig, ja, sondern wir wollen eher im Mumble arbeiten, ja, dort konkret auch mal Vorträge und Expertise-Vorträge holen wir und wir hören uns auch sehr viele Ideen an, ja, und wir wollen dann im Real Life darüber wirklich hart diskutieren. Mhm. Das haben wir halt auf so einem Sozi-Camp gemacht und das war der Sinn des gestrigen Camps. Okay. Mammeltreffen. Gut, dann würde ich sagen, lass mich nochmal eben kurz zusammenfassen. Wir haben über die Finanzmodelle gesprochen, die ihr im Sozialcamp bearbeitet habt. Und da gibt es also Finanzmodelle, wobei das nicht das Wichtigste ist, da ein konkretes Ziel zu haben. Nur können wir uns als Piratenpartei auf die Fahne schreiben, dass wir uns damit beschäftigt haben und nicht einfach nur hohl in die Luft fordern. Aber da wäre auch wieder das Thema Themenkoalition. Das Gleiche gilt für den Mindestlohn. Beim Mindestlohn haben wir uns auch damit beschäftigt und auch da gilt, es muss keine konkrete Lösung jetzt da sein, aber man, ja, das ist die Türklingel, die müssen wir jetzt gerade mal kurz überleben. Die Post kommt, ja. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Leiharbeit, über die wir gesprochen haben. Großes Thema, großes Feld, wo die Piraten eine Verbesserung anstreben, indem für die Leiharbeiter nach französischem Modell ein höherer Lohn gefordert wird. Das Rentensystem ist ein Problem im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel. Und da würde ich sagen, das waren so die Themen, die auf dem Sozialcamp behandelt worden sind. Und ihr seid einen ganzen Schritt weitergekommen. Aber die Essenz ist, du rufst auf, beschäftigt euch damit, macht Werbung für die Sozialpiraten und macht im Zweifel mit. Allerdings, ihr wollt keine endlos Kreisdiskussionen über eine Mailingliste führen, denn wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, wenn einer neu dazukommt, dann wird er ein Thema aufgreifen, was ihr schon 37 Mal durchgekaut habt, was ja dann auch nichts bringt. Das ist ja dann die Diskussion, die sich immer im Kreis dreht. Die Sozialpiraten sind ein Netzwerk. Wir wollen halt diese ganzen Gruppen, die sich mit Sozialpolitik sind, untereinander vernetzen. Das ist das Hauptziel der Sozialpiraten. Ja? Es gibt viele Bestrebungen momentan in der Sozialpolitik und Sozialpolitik ist sehr wichtig, ja, weil das wird auch wenn wir uns für den Bundestag bewerben, ja, dann wird es auch im sogenannten Bundestagswahlkampf ein Riesenthema werden, weil soziale Gerechtigkeit ist momentan eines der größten Problemthemen in Deutschland. So, und ich möchte jetzt nochmal an dieser Stelle nochmal das zu nutzen, aufzufordern. Zum Beispiel die Bestrebung momentan, den AHK Arbeit und Soziales in NRW zu reaktivieren, es wieder zu beleben, noch mit Themen zu füllen und wieder in arbeitsfähiges Strukturen zu füllen. Also jeder, der da mitmachen möchte. Da bitte mitmachen, ja. Da sind auch Mumble-Termine, die in letzter Zeit über die Liste gegangen sind, angekündigt worden. Dann, und es waren zum Beispiel am Tag der politischen Arbeit ja auch Thema. Ja, es gibt zum Beispiel in Essen konkrete Bestrebungen dort, Projekte auf lokaler Ebene anzustoßen. Geht dorthin, arrangiert euch dafür. Ja, es gibt im Bund, wir behandeln primär das Thema momentan BGE, wir behandeln aber auch Leiharbeit, Mindestlohn und Co. Falls ihr eine Expertise gerade im Thema Mindestlohn habt, ja, das wäre sehr schön, dann meldet euch bei uns. Wir wollen da, wie gesagt, so eine Projektgruppe da nochmal anstoßen, ne? Und allgemein arrangiert euch, kommt raus. Kommt zu uns, wir helfen und wir wollen anstoßen. Deswegen würde ich dich bitten, nochmal eben sowohl deine E-Mail-Adresse als auch deinen Twitter-Namen zu verraten. Du könntest ja ein Anlaufpunkt sein, wenn jemand nicht weiß, wie er weiterkommt. Ja, also meine E-Mail-Adresse ist Thomas mit TH. Kuepers, Kuepers, ja, @piratenpartei-nrw.de. Und mein Twitter-Name ist Küppi 2001, das ist Kuepppie 2001 bei Twitter. Und da kann man dich dann wunderbar erreichen. Ja, ich stehe auch im Wiki mit allem drum und dran. Ja, wir haben das als zusätzliche Möglichkeit erwähnt und dann für den Wiki-Dschungel will ich noch eben kurz erwähnen. Ja, man findet das ja im Wiki, ihr kennt das mittlerweile alle, wenn ich über das Wiki meckere. Ich meine, das Wiki, was wir haben, ist toll, das ist nämlich das Beste, was wir haben. Es gibt auch bei anderen Parteien nichts Besseres. Nichtsdestotrotz hat man oft Schwierigkeiten. Wenn man auf www.piratenpartei-nrw.de geht, die Seite kennt ihr alle, dann findet man oben am Bildschirmrand diesen Punkt Wiki. Da klickt ihr drauf. Und dann findet man schon, wenn man so ein bisschen sucht, übrigens Wahnsinnsfunktion, Steuerung-Taste in Kombination mit F und man kann einen Suchbegriff eingeben. Da tippt ihr ein Arbeitskreise und schon seid ihr da, wovon Thomas gerade gesprochen hat. Da findet ihr dann eine Liste der Arbeitskreise, unter anderem Arbeit und Soziales. Dort findet ihr die Mammeltermine, dort findet ihr Ansprechpartner, den Koordinatoren oder wen auch immer. Das ist sicherlich der erste Schritt. Und wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, habt ihr jetzt die E-Mail-Adresse. Ihr wisst, Kassette, Bleistift, zurückspulen, dann könnt ihr euch nochmal die E-Mail-Adresse von Thomas anhören und Thomas wird euch dann dabei helfen, wenn ihr euch engagieren wollt und er wird sich sicherlich darüber freuen, wenn möglichst viele dabei mitmachen. Okay, Thomas, ich danke dir erstmal, dass du den Weg persönlich gemacht hast bis zu mir, damit wir einen Podcast machen können und ich werde das dann auch direkt gleich online stellen. Also das Ding ist dann total frisch. Vielen Dank, bis dann, Thomas. Tschüss. Danke, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.